sonniges Spanien. Das erste Land, das ich traf, wo man nicht nach meiner Seemannskarte fragte, wo man nicht meinen Namen, mein Alter, meine Körperlänge, meine Fingerabdrücke wissen wollte, wo man nicht meine Taschen durchsuchte, wo man mich nicht bei Nacht zu einer Grenze schleppte und mich hinausjagte wie einen ausgedienten Hund, wo man nicht wissen wollte, wie viel Geld ich habe und wovon ich die letzten Monate gelebt hätte. Nein, sie steckten mir die Taschen noch voll, damit endlich einmal jemand in meinen Taschen etwas finden möge. Den ersten Tag war ich in der Wache. Die erste Nacht musste ich im Hause des einen Beamten schlafen, den darauffolgenden Tag wurde ich in seinem Hause verpflegt. Am Abend wurde ich von einem anderen abgeholt. Und nie wollte mich einer herausgeben. Bei jedem sollte ich eine Woche bleiben. Das gab aber der, der jetzt an der Reihe war, nicht zu. Und als die Reihe herum war und wieder von vorn anfangen sollte, kamen die Bewohner des ganzen Grenzörtchens der Reihe nach an und erhoben Anspruch auf mich. Und ich hatte jeden Tag bei einem anderen Bürger zuzubringen. Die Konkurrenz, dass ich von jedem fortgehen sollte mit dem Gefühl, er habe mich bei weitem besser bewirtet als der Nachbar, zwang mich eines Nachts die Flucht zu ergreifen. Ich bin fest davon überzeugt, die Leute alle behaupten heute, eine solche Undankbarkeit hätten sie nicht von mir erwartet. Aber der Tod durch Erschießen oder Erhängen war ja ein Lustspiel gegenüber dem qualvollen Tode, der mich hier erwartete und dem ich durch nichts anderes als durch eine nächtliche Flucht entgehen konnte. Durch solche Missverständnisse werden Menschen verdorben. Ich lebe in ihrer Erinnerung als jemand, der sicher ein entlaufener Zuchthaussträfling gewesen sein müsse, weil er sich so heimlich zur Nachtzeit aus dem Staube machte. Es ist durchaus möglich, wenn wieder ein fremder Mann dorthin kommt, diesmal vielleicht ein echter Deutscher, dass ihm kaum eine warme Suppe vorgesetzt wird oder, wenn sie ihm gegeben wird, dann mit hochgezogenen Augenbrauen und mit einer Miene, die deutlich sagt, verhungern lassen wir keinen, und wenn es der Satan selber wäre. Aus Liebe kann nicht nur Hass werden, sondern was viel schlimmer ist, aus Liebe kann Sklaverei werden. Hier war sie Sklaverei mit Totschlag. Nicht einmal auf den Hof konnte ich gehen, ohne dass mir sofort ein Familienmitglied nachgelaufen kam mit der besorgten Frage, ob ich auch weiches Papier hätte. Yes, Sir! Das kann kein Mensch ertragen oder nur ein Paralytiker. Hätte ich eine Andeutung gemacht, dass ich abreisen wolle, die Leute hätten mich in Ketten gelegt. Ich denke, dass ein Vernünftiger unter jenen Leuten lebt, der meine Untat in einem milderen Lichte sehen wird. Sobald es mir in Sevilla zu langweilig wurde, zog ich ab nach Cádiz. Und sobald mir in Cádiz die Luft nicht mehr bekam, wanderte ich wieder nach Sevilla. Und wenn mir in Sevilla die Nächte wieder nicht gefielen, machte ich mich auf nach Cádiz. Dabei verging der Winter und meine Sehnsucht nach New Orleans konnte ich glatt für einen Quarter verkaufen, ohne dass ich Gewissensbisse empfunden hätte. Warum muss es denn gerade New Orleans sein? Ich hatte auch nicht ein winziges Papier mehr in der Tasche als an jenem weit zurückliegenden Tage, an dem ich in dieses Land eingezogen kam. Und nie interessierte sich jemals ein Kopf um meine Papiere oder um mein Woher, Wohin oder Wozu. Die hatten andere Sorgen. Passlose arme Teufel waren ihre geringste Sorge. Wenn ich kein Schlafgeld für die Herberge hatte und mich in irgendeine Ecke legte, so lag ich am anderen Morgen genau noch so ruhig und unschuldig da, wie ich mich am Abend hingelegt hatte. Und 100-mal war der Kopf vorbeigewandert und 100-mal hatte er gut aufgepasst, dass mich auch niemand etwa aus Versehen stehlen möchte. Ich wage gar nicht daran zu denken, was aus anderen Ländern wohl werden würde, wenn ein armer Bursche oder gar eine ganze Familie in einem Torweg schliefe oder auf einer Bank die Nacht verbrächte, ohne verhaftet zu werden und wegen Herumtreibens und Obdachlosigkeit im Gefängnis oder im Arbeitshaus zu verschwinden. Deutschland würde sicher sofort von einem Erdbeben und England von einer Sintflut vernichtet werden, wenn der Mann, der es wagt, obdachlos zu sein, nicht verhaftet und ordentlich verknackst wird. Denn es gibt eine ganze Anzahl von Ländern, wo obdachlos und mittellos zu sein ein Verbrechen ist. Und es sind zufällig dieselben Länder, wo ein tüchtiger Raubzug, bei dem man nicht erwischt wird, kein Verbrechen ist, sondern die erste Stufe, um ein geachteter Bürger zu werden. Es kam vor, dass ich auf einer Bank lag und ein Kopf mich aufweckte, um mir zu sagen, dass es gleich regnen würde und dass ich besser täte, unter jenen Torweg da drüben zu gehen oder in den Schuppen am anderen Ende der Straße, wo Stroh sei, wo ich besser schlafen könne und wo es nicht hineinregne. Wenn ich hungrig war, ging ich in einen Bäckerladen und sagte dem Manne oder der Frau, dass ich kein Geld hätte, dafür aber umso mehr Hunger, und ich bekam Brot. Niemand verekelte mir das Dasein mit der langweiligen Frage, warum arbeiten Sie nicht? Sie sind doch ein starker, gesunder Bursche. Das hätten sie als große Unhöflichkeit angesehen. Denn wenn ich nicht arbeitete, so musste ich wohl meine guten Gründe dafür haben. Und diese Gründe aus mir herauszuforschen, hielten sie für unanständig. Was gingen da für Schiffe raus? Manchen Tag gleich ein halbes Dutzend. Sicher war da Arbeit auf dem einen oder dem anderen. Aber ich sorgte mich nicht darum. Ich lief der Arbeit nicht nach. Warum auch? Der spanische Frühling war da. Um Arbeit sollte ich mich sorgen? Ich war auf der Welt. Ich lebte. Ich war lebendig. Ich atmete die Luft. Das Leben war so wundervoll schön. Die Sonne war so golden und so warm. Das Land so märchenhaft lieblich. Alle Menschen so freundlich, auch wenn sie in Lumpen gingen. Alle Leute so höflich. Und über alles das war so viel echte Freiheit. Kein Wunder. Das Land hatte ja an dem Kriege für die Freiheit und die Demokratie der Welt nicht teilgenommen. Deshalb hatte der Krieg hier die Freiheit nicht gewonnen und die Menschen hatten sie nicht verloren. Es ist so unerhört lächerlich, dass alle die Länder, die von sich behaupten, sie seien die freiesten Länder, in Wahrheit ihren Bewohnern die geringste Freiheit gewähren und sie das ganze Leben hindurch unter Vormundschaft halten. Verdächtig ist jedes Land, wo so viel von Freiheit geredet wird, die angeblich innerhalb seiner Grenzen zu finden sei. Und wenn ich bei einer Einfahrt in den Hafen eines großen Landes eine Riesenstatue der Freiheit sehe, so braucht mir niemand zu erzählen, was hinter der Statue los ist. Wo man so laut schreien muss, wir sind ein Volk von freien Menschen, da will man nur die Tatsache verdecken, dass die Freiheit vor die Hunde gegangen ist oder dass sie von Hunderttausenden von Gesetzen, Verordnungen, Verfügungen, Anweisungen, Regelungen und Polizeiknüppeln so abgenagt worden ist, dass nur noch das Geschrei, das Fanfarengeschmetter und die Freiheitsgöttinnen übrig geblieben sind. In Spanien spricht kein Mensch von Freiheit, und in einem anderen Lande, wo man auch nicht von Freiheit spricht, habe ich einmal das Wort Unfreiheit erwähnen hören. Dieses Wort fiel bei einer Riesendemonstration. Die Demonstration, an der die ganze Bevölkerung teilnahm, wo ehrsame Bürger sich nicht fürchteten, hinter den Flaggen der Kommunisten und Anarchisten zu gehen und die Kommunisten sich nicht für zu vornehm hielten, hinter den Flaggen des Heimatlandes zu marschieren, war ein Protest gegen die Polizei, die versuchte nach preußischem Muster eine Art Meldepflicht der Bewohner einzuführen. Das heißt, sie hatte nur vorgeschlagen, dass jeder Bürger einmal im Jahre seine Adresse auf der Polizei angeben sollte, seinen Namen, sein Alter und seinen Beruf. Aber die Bevölkerung witterte sofort den Pferdefuß und wusste beim ersten Wort, dass dies nur der Anfang der Meldepflicht sei. Es gibt heute keinen Menschen auf der Erde, der nicht wüsste, was Deutschland bedeutet. Der Krieg mit England und Amerika war die beste Reklame für Deutschland und für deutsche Arbeit. Dass Preußen ein Land ist, wissen nur wenige Menschen auf Erden. Wenn man in Amerika und in vielen anderen Ländern das Wort Preußen hört, ist es nie mit dem Lande Preußen oder mit seinen Bewohnern verknüpft, sondern es ist ein Synonym für eine Abwürgung der Freiheit und für polizeiliche Bevormundung. Als ich in Barcelona war, kam ich eines Tages an einem großen Gebäude vorbei und ich hörte Schreien, Heulen und Wimmern von Menschen aus jenem Gebäude dringen. »Was ist denn da los?«, fragte ich einen Mann, der gerade vorüberging. »Das ist das Militärgefängnis«, sagte er mir. »Aber warum schreien denn die Leute da so herzzerreißend?« »Die Leute? Das sind keine Leute. Das sind Kommunisten.« »Die brauchen doch nicht zu schreien, wenn sie Kommunisten sind.« »Ja, verstehen Sie denn nicht? Die werden jetzt geprügelt und gefoltert.« »Warum denn aber?« »Das sind doch Kommunisten.« »Das haben Sie mir nun schon dreimal erzählt. Darum werden Sie doch totgeschlagen. Abends werden Sie dann rausgeschafft und vergraben.« »Sind denn das Verbrecher?« »Nein, aber Kommunisten.« »Darum werden Sie gefoltert und totgeschlagen?« »Ja, die wollen alles anders machen. Denen ist das alles nicht gut genug. Die wollen uns zu Sklaven machen, dass wir nicht mehr tun dürfen, was wir wollen. Der Staat soll alles allein machen und wir sollen nur noch alle Arbeiter des Staates sein. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen arbeiten, wann wir wollen, wie wir wollen, wo wir wollen und was wir wollen. Und wenn wir nicht arbeiten, sondern verhungern wollen, so wollen wir auch nicht, dass sich da jemand einmischt. Aber die Kommunisten wollen sich in unser ganzes Leben hineinmischen und der Staat soll alles kommandieren. Ganz recht, dass man sie totschlägt. Jedes Zeitalter und jedes Land, mag es noch so zivilisiert sein, hat seine Christenverfolgungen, seine Ketzerverbrennungen und Hexenfolterungen. In Amerika werden die Ketzer nicht besser behandelt als in Spanien. Das Traurige, das Beklagenswerte, aber echt Menschliche ist, dass diejenigen, die gestern noch selber die Verfolgten waren, heute die bestialischsten Verfolger sind. Und unter den bestialischen Verfolgern heute auch schon die Kommunisten. Die Nachdränger, die Weiterdränger werden immer verfolgt. Der Mann, der vor 5 Jahren in Amerika einwanderte und gestern sein 2. Bürgerpapier erhielt, ist heute der Mann, der am wildesten schreit: Macht die Grenzen fest zu, lasst niemand mehr herein. Und doch sind sie alle nur Einwanderer und Söhne von Einwanderern. Der Präsident nicht ausgeschlossen. Warum der Arbeit nachlaufen? Da steht man vor dem, der die Arbeit zu vergeben hat, und wird behandelt wie ein zudringlicher Bettler. Ich habe jetzt keine Zeit, kommen Sie später wieder. Wenn der Arbeiter aber einmal sagt, ich habe jetzt keine Zeit oder keine Lust für Sie zu arbeiten, dann ist es Revolution, Streik, Rüttelung an den Fundamenten des Gemeinwohls und die Polizei kommt und ganze Regimenter von Miliz rücken an und stellen Maschinengewehre auf. Fürwahr, es ist manchmal weniger beschämend, um Brot zu betteln, als um Arbeit zu fragen. Aber kann der Skipper seinen Eimer allein fahren ohne den Arbeiter? Kann der Ingenieur seine Lokomotiven allein bauen ohne den Arbeiter? Aber der Arbeiter hat mit dem Hute in der Hand, um Arbeit zu betteln, muss dastehen wie ein Hund, der geprügelt werden soll, muss zu dem blöden Witz, den der Arbeit Vergebende macht, lachen, obgleich ihm gar nicht zum Lachen zumute ist. Nur um den Skipper oder den Ingenieur oder den Meister oder den Vorarbeiter oder wer immer das Machtwort »Sie werden eingestellt« zu sagen, die Befugnis hat, bei guter Laune zu halten. Wenn ich so untertänig um Arbeit betteln muss, um sie zu erhalten, kann ich auch um übrig gebliebenes Mittagessen in einem Gasthof betteln. Der Hotelkoch behandelt mich nicht so wegwerfend, wie mich schon Leute behandelt haben, bei denen ich um Arbeit nachfragte. Inzwischen war es mir gelungen, mich unter allen nur denkbaren, vorstellbaren und nicht vorstellbaren Schwierigkeiten nach der Südküste Portugals durchzuschummeln, wo ich mich in einem kleinen Hafen gut und schlecht, nun, sagen wir, wohnhaft machte. Ich bekam Appetit auf Fisch. Und ich dachte, die einfachste Art, Fisch zu essen, ist, ihn zu haben, und um ihn zu haben, musste ich ihn fangen. Brot, Suppe und ein Hemd konnte man sich schon leicht verschaffen. Aber um Angelgerätschaften betteln zu gehen, das schien mir doch zu modern zu sein. Ich passte deshalb auf, als ein Schiff anlangte und die Reisenden das Zollhaus verließen. Da bekam ich einen Koffer in die Hand gedrückt, und als ich diesen Koffer seinem Besitzer im Hotel wieder ablieferte, erhielt ich etwas in die Hand ausbezahlt. Mit diesem Geld ging ich in einen Laden und kaufte eine Angelschnur und Haken. So nebenbei erzählte ich dem Verkäufer, dass ich ein Seemann sei, der sein Schiff verloren habe. Der Verkäufer wickelte meine Sachen recht sorgfältig in Papier und überreichte sie mir. Ich wollte nach meinem Zahlzettel greifen, aber der Verkäufer lächelte, zerriss mit einer eleganten Geste den Zettel, warf ihn mit einer anderen eleganten Geste über seine Schulter hinweg, verbeugte sich höflich und sagte: »Ist bezahlt. Danke sehr. Viel Vergnügen beim Fischen.« 17. Ich saß auf der Kaimauer und hielt meine Schnur ins Wasser. Kein Fisch biss an, obgleich ich sie so gut mit Blutwurst fütterte, die ich von einem holländischen Schiff mitgebracht hatte, wo ich zum Abkochen gewesen war. Dieses Abkochengehen auf die Schiffe, das Mitessen mit der Mannschaft eines Schiffes, das im Hafen liegt, ist nicht immer eine sehr würdige Sache. Der Arbeiter, der gute Arbeit hat oder wenigstens glaubt, in guter Stellung zu sein, fühlt sich gegenüber dem Arbeiter, der keine Arbeit hat, zuweilen sehr überlegen. Und diese Überlegenheit lässt er den Arbeitslosen auch fühlen. Der Arbeiter ist des Arbeiters größter Teufel. »Na, ihr Beachcombers, ihr verlumpten Herumtreiber, habt ihr wieder nichts zu fressen? Da wollt ihr wohl wieder hier raufkommen, auf unseren Kasten, und da sollen wir euch wohl wieder was zu fressen geben, hä? Aber bloß 2 dürfen rauf. Ihr macht uns zu viel Schweinerei.« Da durften wir dann nicht in das Quartier kommen, oft genug. Nein, wir mussten vor der Tür stehen bleiben. Dann schütteten die Mitproletarier alles, was sie auf den Tellern übrig hatten, und was sie manchmal schon im Munde gehabt hatten, in die große Blechschüssel, in der die Suppe geholt worden war. Dann schoben sie uns die Schüssel raus und wir mussten auf dem Verdeck essen, wo wir auf dem Boden zu hocken hatten. Wenn wir dann um einen Löffel bitten mussten, ich hatte durch lange Erfahrung gewitzigt, meinen eigenen in der Tasche, dann sagten sie, Löffel bekämen wir nicht. Wir fischten dann mit den Fingern in dem Brei herum, oder aber sie warfen uns ein paar Löffel zu und warfen sie so geschickt, dass sie in den Brei fielen, sodass wir sie mit unseren dreckigen Fingern herausfischen mussten, was den Leuten ein höllisches Vergnügen bereitete. Und diese Mannschaften waren noch nicht die schlimmsten. Da waren welche, die uns hinunterjagten vom Schiff, weil wir Spitzbubengesindel seien. Oder andere, die vor unseren Augen die schönsten Schüsseln voll Fleisch, Gemüse und Kartoffeln ins Meer schütteten und ganze Brote hinterherwarfen, nur um uns zu ärgern. Es war dann zuweilen ganz lieblich zu erleben, wenn einer oder der andere durch irgendeinen Umstand entweder entlassen wurde oder achtern abgekantet war, dann mit uns an der Beach am Ufer lag, mit uns dann zum Abkochen gehen musste und dabei lernte, wie gut es tut, in der Weise von seinen eigenen Klassengenossen behandelt zu werden. Nicht alle waren so. Ich habe manchen Escudo freiwillig von Schiffsproleten bekommen, erhielt ganze Büchsen voll Corned Beef oder Leberwurst oder Blutwurst, Büchsen voll Gemüse, Kilos Kaffee von den Köchen, ganze Brote, Kuchen und Puddings. Einmal 12, sage und wiederhole, 12 gebratene Hühnchen, von denen ich 10 selber weitergeben musste, weil ich sie nicht essen und nicht verwahren konnte, denn ich hatte ja keinen Eisschrank in meiner Hosentasche. Alles, was man auf der Welt besitzt, trägt man bei sich und hat man an sich. Wenn man in portugiesischen, spanischen, afrikanischen, ägyptischen, indischen, chinesischen, australischen und südamerikanischen Häfen an der Beach liegt, lernt man allerlei Menschen kennen. Und allerlei Methoden, mit deren Hilfe man sich am Leben erhält. Aber niemand lässt einen mit solcher Kaltblütigkeit verhungern, wie in vielen Fällen der Arbeiter. Und der Arbeiter der eigenen Nationalität ist der schlimmste aller Teufel. Während ich als Amerikaner von den amerikanischen Schiffen zuweilen, nicht immer, heruntergejagt wurde von der Mannschaft, habe ich als angeblicher Deutscher auf französischen Schiffen wie ein Fürst gelebt. Die Mannschaft lud mich ausdrücklich ein, zu jedem Frühstück, zu jedem Mittagessen und zu jedem Abendessen auf dem Schiff zu erscheinen, solange es im Hafen, es war in Barcelona, läge. Und ich bekam das Beste, was nur ins Quartier kam, während mir auf deutschen Schiffen Mannschaften gleich auf der Falltreppe mit einem großen Schild entgegensprangen, Zutritt verboten. Yes, Sir. 18. Als ich in Barcelona lag, wurde mir erzählt, in Marseille legen viele amerikanische Schiffe, die keine Mannschaft bekommen könnten, weil zu viele ausgerückt seien. Ein Kohlendampfer nahm ich mit nach Marseille. Aber es war falscher Alarm. Es lag auch nicht ein einziges amerikanisches Schiff im Hafen und auf den paar anderen, die dort lagen, war auch nichts zu machen. Ganz verzweifelt schlich ich durch die Gassen im Hafenviertel. Ich ging in eine Hafenkneipe, wo viele Seeleute verkehrten, um zu sehen, ob ich nicht vielleicht einen Bekannten treffen möchte, der mir aushelfen könnte, denn ich hatte keinen Cent in meiner Tasche. Als ich hineinkam und mich umsah nach einem Stuhl, näherte sich mir die Kellnerin, ein nettes, junges Mädchen, und fragte, was ich trinken wolle. Ich sagte ihr, ich hätte kein Geld und wolle nur sehen, ob nicht ein Bekannter drin sei, von dem ich vielleicht etwas bekommen könne. Sie fragte mich, was ich sei. Ich sagte, deutscher Seemann. Da sagte sie, setzen Sie sich, ich bringe Ihnen zu essen. Ich erwiderte, ich habe aber doch kein Geld. Das macht nichts, sagte sie. Sie werden gleich genug Geld haben. Ich verstand das nicht und wollte mich aus dem Staube machen, weil ich glaubte, es sei irgendeine Falle. Nachdem ich gegessen und eine Flasche Wein vor mir stehen hatte, rief das Mädchen plötzlich ganz laut durch die Schenke, »Meine Herren, hier ist ein armer deutscher Seemann, der kein Schiff hat. Möchten Sie ihm denn nicht etwas geben?« Ich fühlte, dass ich totenbleich wurde, denn ich dachte jetzt, das sei die Falle und man wolle einen Spaß haben dadurch, dass man mir hier eine Abreibung geben würde, die nicht von schlechten Eltern sei. Aber nichts dieser Art geschah. Die Leute hörten nur alle auf zu reden und drehten sich nach mir um. Einer stand auf, kam mit seinem Glas und stieß mit mir an. Dann nahm das Mädchen einen Teller und ging rund, und als sie den Teller dann vor mir ausschüttete, konnte ich mein Essen bezahlen, eine zweite Flasche Wein, und da war noch genügend übrig für Frühstück am nächsten Morgen. Als reichlich später das Lokal geschlossen wurde, fragte mich die hübsche Kellnerin, ob ich eine Schlafstelle für die Nacht habe. Ich verneinte es, der Wahrheit gemäß. »Du kommst mit mir für diese Nacht«, sagte sie darauf. »Kannst in meinem Zimmer schlafen.« In ihrem kleinen Zimmer hatte sie nur ein Bett. Ich wollte auf dem Fußboden schlafen, wie ich es so oft in Filmen sah, um ihr zu beweisen, dass ich ein wirklicher Kavalier sei und sie mir durchaus vertrauen könne. Jedoch dem Mädchen schien das Kavaliersein nicht besonders zu gefallen, denn treuherzig und unschuldig wie sie war, sagte sie, »Nun hör mal, du armseliges Stück von einem schifflosen Seemann. Was denkst du dir denn eigentlich, warum ich dich hier mit hergebracht habe? Vielleicht zum Beten? Mach mich nicht schamrot. Oder sollte ich mich in dir und deiner Zahlungsfähigkeit geirrt haben? Du hast für das gute Abendessen den Wein und die Schlafgelegenheit, die ich dir biete, zu zahlen. Und da ich von Bezahlen spreche, rate ich dir, besonders gut zu zahlen, oder ich möchte es sonst am Morgen bitter bereuen, dass ich dich für einen vortrefflichen Segler hielt. Was konnte ich unter solchen Umständen tun? Ich hatte ihr zu gehorchen und ihrer Anordnung entsprechend zu segeln. Am Morgen reichlich früh sagte sie, »Nun geh die Treppe hinunter, so leise wie möglich. Wenn die Vermieterin, diese alte verdammte Hexe, dich sehen sollte, ist sie fähig, mir wieder einmal die Miete zu steigern, weil sie glaubt, ich verdiene mir etwas Geld an der Seite. Wenn du das nächste Mal nach Marseille kommst, besuche mich. Immer herzlich erfreut, dich wiederzusehen. Abendessen, Wein und Schlafgelegenheit werden für dich stets bereitgehalten sein.« In diesem Augenblick gedachte ich ihr zu sagen, dass sie im Irrtum sei, wenn sie glaube, ein Bosch wäre ein guter Bezahler. Ich bin aber sicher, eines Tages mag sie vielleicht die Wahrheit erfahren, denn es kommt ja eine recht ansehnliche Zahl amerikanischer Schiffe nach Marseille und auf denen fahren genügend gesunde Jungen, die ebenfalls gern zu zahlen wünschen, wenn sie Gelegenheit zum Bezahlen finden. Am selben Tage hopste ich an einen anderen Cola, der mich zurück nach Barcelona brachte. Verflucht nochmal, es beißt auch nicht ein einziges Luder an und die Büchse Blutwurst ist gleich alle. Das kommt davon, wenn man döst und seine Gedanken woanders hat, statt auf das Geschäft zu achten. Sobald ich eine Portion beieinander habe, gehe ich raus, mache mir ein Feuer an und brate die Fische an einem Stock. Es ist einmal etwas anderes als die immer in Öl gebackenen Fische. Wieder nichts dran und die Wurst abgebissen. Wie lange sitze ich hier? Sicher schon 3 Stunden. Aber Fischen beruhigt die Nerven. Man hat nicht das Gefühl, dass man seine Zeit verplempert. Es ist nützliche Arbeit, die man verrichtet. Man trägt seinen Teil zur Volksernährung bei, denn wenn ich die Fische esse, die ich hier jetzt fange, brauche ich nicht an anderer Stelle die Nudelsuppe aufzuessen. Die kann dann gespart werden und am Ende des Jahres findet man die gesparte Nudelsuppe in irgendeiner Statistik wieder, wo die Zeile, in der die gesparte Nudelsuppe erwähnt ist, mehr kostet als alle weggeschütteten Suppen des ganzen Landes zusammengenommen. Ich könnte die Fische aber auch verkaufen gehen. Vielleicht kriege ich so viel zusammen, dass ich 2 Peseter machen kann. Dann könnte ich wieder einmal 2 Nächte in einem Bett schlafen. Siehst du, mein Freundchen, da habe ich dich doch endlich erwischt. Du bist es, der mir die ganze Blutwurst aufgefressen hat. Schwer ist er ja nicht. 1/2 Kilo. Ich glaube nicht ganz. 350 Gramm. Da zappelst du aber schön. Ich kann das nachfühlen. Ich habe auch schon verschiedene Male so gezappelt, wenn mich ein Kopf am Kragen hatte. Aber es hilft nichts. Ich habe Appetit auf Fische. Ja, das Wasser ist so schön kühl und die Sonne so schön warm. Hier hat mich auch noch kein Kopf am Kragen gehabt. Und ich weiß, wie es tut. Die 350 Gramm tun es auch nicht. Wenn du wenigstens 1 Kilo hättest. Und weil du doch angebissen hast und mir die Freude machtest, mich hier nicht so vergeblich sitzen zu lassen und weil ich liebe, frei zu sein, viel mehr Liebe als satt zu essen zu haben, und weil die Sonne lacht und das Wasser blaut und weil du ein spanisches Fischlein bist, hoppla, wirst du nicht erschossen. Schwimm wieder lustig los und freue dich deines munteren Lebens. Lauf nicht gleich einem anderen ins Netz. Zieh ab und grüß dein Mädel. Da plätschert er und schwimmt er und lacht, dass ich es bis auf die Mauer höre. Grüß dein Mädel! Ach, shit.